Das Schweigen. Das tiefe Verschweigen. Besonders, wenn es Tote meint, ist letztlich ein Vakuum, das das Leben irgendwann von selbst mit Wahrheit füllt. Sprach ich meinen Vater früher auf sein starkes Haar an, sagte er, das komme vom Krieg. Man habe sich täglich frischen Birkensaft in die Kopfhaut gerieben. Das kommt vom Krieg. Es gäbe nichts Besseres. Man hat sich täglich frischen Birkensaft in die Kopfhaut gerieben. Es gibt nichts Besseres. Er half zwar nicht gegen die Läuse. Er hilft zwar nicht gegen die Läuse. Roch aber gut. Riecht aber gut. Jahrzehnte später hielt ich Fotos von Soldatengräbern in der Hand und sah, dass viele, wenn nicht die meisten Kreuze hinter der Front, aus jungen Birkenstämmen gemacht waren. Mein Vater hatte selten einmal gelächelt und der Ausdruck in seinem von starken Wangenknochen und grünen Augen dominierten Gesicht war unterlegt von Melancholie und Müdigkeit. Also der Walter, der hatte immer so zurückgekämmtes Haar, so ganz scharf ausrasiert im Nacken und von brisk in Form, ja. Ja, und das Kinn mit dieser Einkerbung, das war immer glatt, ja. Die vornehme Sinnlichkeit seiner Lippen schien nicht wenige Frauen beunruhigt zu haben. Es gab da Geschichten. Hochanständig war der Walter, hochanständig. Das wird Ihnen hier jeder sagen. Und was es hier kaum gibt. Er war ein eleganter Arbeiter. Und das, obwohl sein Körper doch so gelitten hat. Durch die schwere Arbeit als Bergmann. Und schon vor dem Krieg als Melker. Aber Freunde? Nein. Freunde hatte der Walter keine. Der suchte aber auch keinen. Sein Lebtag lang ist er für sich geblieben. In seinem Schweigen. Und das wollte auch niemand mit dem teilen. Nicht mal seine Frau, die mit allen Nachbarn Kaffee getrunken hat. Und dann samstags ohne ihn zum Tanzen ging. Ach, Mensch. Der Walter. Vaters steter Ernst verlieh ihm trotz des krummen Rückens eine einschüchternde Autorität. Und seine Schwermut bestand nicht einfach aus Überdruss am Trott der Tage oder an der Knochenarbeit, aus Ärger oder unerfüllten Träumen. Man schlug ihm nicht auf die Schulter und sagte, komm, Walter, Kopf hoch. Es war der Ernst dessen, der Eindringlicheres gesehen hatte und mehr wusste vom Leben, als er sagen konnte, und der ahnte, selbst wenn er die Sprache dafür hätte, würde es keine Erlösung geben. Überdunkelt von seiner Vergangenheit radelte Vater bei Wind und Wetter zur Zeche. Und abgesehen von den vielen Verletzungen und Brüchen durch Steinschlag war er nie krank. Doch die fast 30 Jahre als Hauer unter Tage und der Presslufthammer hatten dazu geführt, dass er taub wurde und nichts und niemanden mehr verstand, außer meine Mutter. Dadurch nahm seine Einsamkeit auch innerhalb der Familie zu. Ich hatte aber stets den Eindruck, dass er zumindest nicht unglücklich war in dieser fraglosen Stille, die sich von Jahr zu Jahr mehr um ihn verdichtete. Am Ende zerarbeitet, früh verrentet und vor Scham darüber, schnell zum Alkoholiker geworden, verlangte Vater nicht viel mehr vom Leben als seine Zeitung und den neuesten Jerry Cotton-Roman vom Kiosk. Und als die Ärzte ihm 1987, gerade war er 60 geworden, sein baldiges Sterben ankündigten, zeigte er sich kaum bewegt und hatte weder mit dem Rauchen noch mit dem Trinken aufgehört. Krankheit hin oder her. An meinen Körper kommt kein Messer. Bereits zu seiner Pensionierung hatte ich ihm eine schöne Kladde geschenkt, in der Hoffnung, er würde mir sein Leben skizzieren. Erwähnenswerte Episoden aus der Zeit vor meiner Geburt. Doch sie blieb fast leer. Als ich ihn nach dem ersten Blutsturz bat, mir wenigstens jene Wochen im Frühjahr 45 genauer zu beschreiben, winkte er müde ab. Wozu denn noch? Hab ich's dir nicht erzählt? Du bist doch der Schriftsteller. Hoffentlich ist der Scheiß hier bald vorbei. Nicht von ihm gehört zu werden, machte uns auch untereinander stumm. Tagelang saßen meine Mutter und ich im Sterbezimmer, ohne ein Wort zu sprechen. Mutter, die sich nicht anlehnte auf ihrem Stuhl und der die Handtasche in der Ellenbeuge hing, als wäre sie nur kurz mal zu Besuch beim Tod. In den knapp 18 Jahren bei meinen Eltern und auch später, während der seltenen Besuche, hatte ich kaum je eine Zärtlichkeit zwischen den beiden gesehen. Keine Berührung oder Umarmung, keinen noch so beiläufigen Kuss. Doch nun drückte sie plötzlich ihre Stirn gegen seine und strich über die Hand des zunehmend Verwirrten. Flüchtig nur, als schämte sie sich vor mir, ihrem Sohn und... Ach, Walter. Vater öffnete die Augen. Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Ach, jetzt ist er wieder im Krieg. Da, schon wieder. Hört ihr das denn nicht? Die kommen doch immer näher, Mensch. Wenn ich bloß einen Ort für uns wüsste. In der Bibel meiner Eltern hat jemand einen Vers im Alten Testament angestrichen, mit dem Finger- oder Daumennagel. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Im Frühling sterben. Hörspiel in 6 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Ralf Rothmann von Alexander Schumacher. Musik Instant Music Factory. Ja, ruhig, ich bin ja schon weg. So ein Theater. Erster Teil. Walter überquerte den Hof. Im Herrenhaus brannte kein Licht. Motte, Tamlings alter Hund, schlief auf den Stufen. Die verkohlten Balken des Uhrturms ragten in den violetten Himmel. Die Regenrinne baumelte herab. Die zersplitterten Fenster hatte man inzwischen verschalt. Das Wappenschild des Gutes aber liegt immer noch im Vorgarten. Im alten Pferdestall leben die Flüchtlinge. Jede Familie in einer Box. Und obwohl es den Leuten verboten ist, dort zu kochen, steigt Rauch aus den vergitterten Fenstern und es riecht nach gebratenen Zwiebeln und heißer Lauge. Unter dem Vordach der Meierei sind Leinen voller Bettlaken und Windeln gespannt. Eine Böe weht mir etwas Seidiges ins Gesicht. Lisbeths dünnes Hemd. Sie hat es am letzten Wochenende getragen und lange nicht ausziehen wollen. Erst als es versaut war, wie sie das nennt, hat sie es rasch über den Kopf gestreift und in meinem Waschbecken eingeweicht mit angewiderter Miene. In ihrer Nacktheit kam sie mir noch zarter vor. Lise. Na, ist schon trocken? Ich sehe nur rasch nach der Milch. Wird Ihnen nicht kalt? Doch. Aber hier draußen ist die Luft besser. Das stimmt. Nach der Milch, siehst du. Bist ein gründlicher, oder? Wie wird sie denn sehen, die Milch? Weiß oder grau? Vielleicht ein bisschen gelb? Kühl oder nicht so kühl? Sauer oder süß? Mit Rahm oben auf oder leichte Ronnen? Mensch, Walter! Die Milch ist seit Adam und Eva Milch. Du musst nicht nach ihr schauen. Wir stehlen nichts, Junge. Flüchtlinge sind wir, keine Diebe. Hat auch niemand gesagt. Es ist nur, Tamling ist noch in Malente, da muss ich den Abendgang machen. Diesel nicht da? Der alte Fuchs. Schon wieder in Malente. Wissen möchte ich, was der da immer treibt. Sticht ihn noch der Hafer? Hat er was Junges zu laufen? Und die Frau liegt krank im Bett. Nein, es ist wegen der Trecker. 3 haben sie mitgenommen, aber auf der Liste standen nur 2. Da muss er Eingabe machen. Ach Gott, alles wird jetzt zusammengekratzt. Der Ivan steht an der Oder. Ist womöglich bald in Berlin. Hast du gehört? Ich bin Melka. Ich weiß nichts von Politik. Und Feindsender schaltet hier auch niemand ein. Na, meinst du ich? Die Vägelchen haben's mir gezwitschert. Die kleinen Dinger sind ganz verrückt nach dem Frühling. Frau Isbana? Was wäre denn noch, Walterchen? Ich wollte nur, ich meine, könnte ich Liesel heute Abend mitnehmen an den Kanal? Die vom Reichsnährstand spendieren ein Fass Bier und es gibt eine neue Kapelle. Lauter Blinde und Kriegsversehrte, aber sie spielen angeblich flott. Ich dachte, weil sie so gern tanzt. Und ich bring sie auch wieder zurück. Da musst du sie schon selber fragen, Jingelchen. Bald 17 ist sie, rocht wie ein Schlot und zigeunert. Wer weiß wo. Da komme ich nicht bei. Die kannst du prügeln, bis sie Lumpen kotzt. Die bleibt frech. Aber wenn sie nachher dick ist, wird sie heulen. Und ich bin wieder die liebe Mama. Was gab's denn da hinterm Stall, sag mal? Wieso hat sie dir Schlachtewasser über die Füße gekippt? Das war doch heiß, oder? Fast kochend. Sie hat gesagt, sie will mich nicht und patsch, die ganze Schüssel. Obwohl ich doch barfuß war vom Hackfleisch treten. Zum Glück hatte Tamling Verbandszeug dabei. Das sagen Frauen schon mal bei dem Mond. Sie findet dich jedenfalls nicht verkehrt. So viel kenne ich, mein Gör. Spendier ihr was Buntes und dreh sie ordentlich beim Tanzen. Dann klappt's. Was glaubst du? Was mag nun kommen? Werden sie euch auch bald holen, wie die anderen? Mensch, ihr seid doch Kinder, du und der Fiete. Ihr wisst überhaupt nichts. Da lasse ich dich anbändeln mit Mena Lisbeth, weil du hübsch bist. Und hast ein ehrliches Gesicht. Und am Ende kriegt sie einen Krüppel. Ich bin fast 18. Aber mich könnt ihr sowieso nicht gebrauchen, Frau Isbana. Ich hab schon bei den Hitlerjungen daneben geschossen. Knick in der Optik. Und wir sind ja wichtig. Ja, unentbehrlich. Einer muss die Kühe melken und die Kälber auf die Welt ziehen. Kein Krieg ohne Milch, sagt der Tamling immer. Dein Wort in Gottes Ohr. Ist sowieso bald vorbei. Die Amerikaner rücken immer weiter vor und die Tommys sollen schon an der holländischen Grenze sein. Man kann nur hoffen, dass sie schneller im Dorf sind als der Russe. Ach so. Wer hört denn hier Feindsender? Frau Isbana. Gib nur acht, Junge. So ein Strick ist schnell geknüpft. Und jetzt, lass mich mal arbeiten. Die Liesel wird schon im Verhof sein. Der Koblun hat sie abgeholt auf dem Krat. Sie und die anderen Mädchens. Warum spendiert der Nährstand eigentlich Bier? Keine Ahnung. Hauptsache Bier! Die Melkerstuben unter dem Dach des Kuhstalls waren seit dem Tieffliegerangriff nur noch über eine Leiter zu erreichen. Die zersplitterten Reste der Außentreppe lagen in der Jauche. 10 Kammern gab es hier oben. Kaum mehr als Bretterverschläge. Viele ohne Türen. Nur wenige mit Fenstern. Fledermausgauben. Walter drehte den Wasserhahn auf und wusch sich mit dem Stück Lavendelseife, das ihm seine Mutter geschickt hatte. Er legte eine neue Klinge in den Rasierer und hobelte sich die Schwielen von den Händen. Ziehe meine senffarbene Manchester-Hose und ein frisches Hemd an. Ungebügelt, aber weiß, darüber die dicke blaue Wolljacke. Dann bringe ich die Haare mit etwas Melkfett in Form, schmiere auch die Stiefel damit ein und poliere sie blank. Und schon steige ich wieder die Leiter hinab, ziehe mein Fahrrad aus der leeren Bullenbox und fahre ohne Licht zum Kanal. Das Fährhaus war hart an die Böschung gebaut und hatte meistens elektrisches Licht. Der Wirt und Fährmann kann den Motor seines Bootes mit wenigen Handgriffen zum Generator machen. Vor dem Giebel sind Tarnnetze gespannt, darunter ein Hanomag-Transporter und 2 staubige Mercedes 170 mit SS-Runen auf den Nummernschildern. Walter! Hier rüber! Da kommt ja unser Vorarbeiter. Sieh geil, Kamerad, ne? Alles im Schlüpfer? Konntest du dich nicht mal waschen, Fiete? Hemmen und dir anständiges Zeug anziehen. Und warum bist du schon wieder so blau? Du gehorsamst, mein Führer. Anständige Sachen habe ich nicht. Noch nie gehabt. Und wir sind doch hier im Stall, oder? Es stinkt jedenfalls so. Ich sehe nur Rindviecher von der SS. Lebensmüde, du Idiot. Statt dauernd große Reden zu schwingen, mach mal besser deine Arbeit. Was haben die verschissenen Stiefel und Schürzen im Milchraum zu suchen, hä? Die Siebtücher waren nicht eingeweicht, überall lagen Schemel rum und die Kälber standen im Zug. Mann, kaum ist der Alte mal nicht da, lässt du alles schleifen. Auch deine Kammer sieht aus wie Sau. Ich sag dir, wenn der dir noch ein Vermerk reinwirkt, ist zappenduster. Dann kannst du deine Gesellenprüfung vergessen. Uff, der große Häuptling Atta hat gesprochen. Alles muss immer blitzeblank sein. Das sind die verdammten Flüchtlingsweiber, Mann. Die wissen gar nicht, wo vorne ist bei so einer Kuh. Die würden Besenstiele melken. Also erkläre ich denen, wie das geht. Schön sanft das Fett auftragen, nicht ziehen an den Sitzen, drücken. Nicht kurz vorher aufhören, sondern gründlich ausstreichen das Tier. Und bis man wieder in den Klamotten steckt. Stimmt's, meine Kleine? Fiete, du bist eine alte Sau, so richtig ordinär. Ich? Ja, kein Wunder, dass sie dich vom Gymnasium geschmissen haben. Oh. Oh. Nein, er ist eine junge Sau. Oh. Wo hast du eigentlich den Fuso her, du Gauner? Aus meiner Küche? Ja, den hat er wahrscheinlich gegen Rahm getauscht. Ist ja egal, ob wir die Butter liefern können. Ist ja nur Wehrkraftzersetzung. Das sind schon ein paar Jahre Lager, hä? Und wo warst du heute Abend, Hedwig? Wolltest du mir nicht was zum Essen hinstellen? Wie bitte? Na, hab ich doch. Was ist denn mit dir heute? Ein Teller voller Schinkenbrote mit Gewürzgurke und Ei. Ich hatte sogar noch ein bisschen Kompott, stand in der Kammer. Es lebe der Reichsmeerstand. Heißer! Der Koblun in der Felduniform der Waffen-SS. Mit einem Stern und dem schwarzen verwundeten Abzeichen. Na, Atta, mein Bester, wie geht's? Was macht ihr denn hier, du und deine Kameraden? Müsstet ihr nicht an der Front sein? Sind wir doch, Atta, sind wir. In diesen Zeiten muss Schluss sein mit dem elenden Etappengeist. Die Front ist überall. Wenn du das sagst. Koblun, großer Krieger, schon wieder ein neues Stück Lametta? Sag, stimmt das eigentlich? Sie haben dir ein Ei abgeschossen? Bitte! Aua! Lass nur, Lisbeth. So ganz falsch ist es nicht, was Imi sagt. Das waren Querschläger bei einer Strafaktion. Aber wenn du es ganz genau wissen willst, alles ist bestens verheilt und funktioniert prächtig, Lisbeth. Kannst du ja deine Schwägerin fragen. Oder, Hedwig? Mensch, ernst, echt jetzt? Du hast dir also selbst ein Ei abgeschossen. Und was heißt jetzt Strafaktion? Habt ihr welche umgelegt? Zivilisten? Na, du bist gut. Fährt man denn zum Kaffeetrinken an die Front? Die Partisanen hatten uns Verluste zugefügt. Also sind wir in die Dörfer und haben ihre Familien und das Vieh dezimiert. Granaten in die Ställe und zack. Meinst du, mir gefällt sowas? Hab die Schreie der Pferde noch immer in den Ohren. Kaum auszuhalten. Aber das ist nun mal das Kriegshandwerk. Die härteste Arbeit, die man sich vorstellen kann. Granaten in die Ställe, Familien dezimieren. Du armer Sägemehlsoldat, was weißt denn du? Hast du schon mal einer Kuh beim Kalben geholfen? Wenn sie Koliken kriegt, weil die Gebärmutter verdreht ist? Oder das Becken ist zu eng und das Junge liegt quer und will nicht ans Licht? Das reißt dir die Gelenke raus und dir platzen die Adern in den Augen. Was auf die Welt bringen, das ist die härteste Arbeit. Zerstören und töten kann jeder Idiot. Womit ich natürlich nichts gegen dich gesagt haben will. Es gibt auch intelligente Idioten. Fiete, du bist ja total besoffen, du randösiger Kerl. Wie kannst du so reden? Ihr werdet euch jetzt anständig aufführen, hört ihr? Ich will Frieden in der Familie. Hättest du dir aber nicht so einangeln sollen. Ich geh pissen. Na, was ist, Klotzkowski? Was denn? Noch nie ein Seilenkleid gesehen? Willst du mich nicht zum Tanz auffordern? Ich kann nicht tanzen. Wieso? Hab verbrühte Füße, falls du dich erinnerst. Jeder Schritt tut weh. Warum ist denn gestern Nacht nicht gekommen? Hättest du sie mir einsalben können? Na gut, wie du willst. Wehleidige Männer sind sowieso nicht mein Fall. Dann werde ich jemand anderen finden. Warte, Lisbeth! Herr Walter, wo willst du denn hin? Alles in Ordnung? Ja, alles gut. Nur Petroleum und Lecksteine werden langsam knapp. Und vielleicht kalbt die Blanke demnächst. Das ist gut. Schnitzel für den Endsieg. Und wie viel Milch? Knapp 600 Liter. Das meiste ist aber schon abgeholt, ohne Quittung. Na gut, Ich werde noch eine Zigarette rauchen und ein bisschen Schleim scheißen bei dem Ortsbauerntrottel. Von wegen Fettquote und so. Pass auf den Fiete auf und geht nicht zu spät ins Bett. Hörst du? Um 4:30 will ich Licht in den Ställen sehen. In Ordnung. Gibst du mir ein Fischbrot, Sibyl? Hatte noch kein Abendessen. Ja, gut. Kriegst du gleich, ne? Na, wenn das kein Prachtexemplar für die Leibstandarte ist. Kenn ich dich, Kamerad? Sind wir uns schon mal begegnet? Weiß nicht. Vorhin wohl im Schankraum. Ich arbeite auf dem Gut hier als Melker. Hier, Atta, dein Brot. Lass dir schmecken, ne? Danke, du Liebe. Und wer kämpft für dein Vaterland? Bin doch erst 17. Wir sind kriegswichtig hier. Kriegswichtig? Was es alles gibt. Jung und gesund und drückt sich in der Milchetappe rum. Habt ihr dafür keine Weiber? Schon, aber... Setz dich mal rasch wieder in den Saal, Freundchen. Da wird dir nämlich gleich gesagt, was wirklich kriegswichtig ist. Ja, gut. Waffen-SS als Frontfeuerwehr. Mensch, Lisbeth, wo warst du denn eigentlich schon eine Weile? Sibyl hat mir ein Aalbrot gemacht. Mach mal Platz. Ich auf die Treue meiner Kameraden zählen konnte. Und so war es, Männer. Sie holten mich da raus. Wir dachten an die barbarischen Horden, an die bolschewistische Gefahr und eure unschuldigen Kinder. Wir schüttelten uns den Dreck von den Schultern und stürmten weiter. Und zwar bis zum Sieg. Heil! Bis zum Sieg. Heil! Heil! Große Ehre, die Sie uns mit Ihrem Besuch erweisen, lieber Ritterkreuzträger Frick, und für die atemberaubenden Schilderungen. Sicher wird das allen unvergesslich bleiben. Hier im Raum jedenfalls ist niemand, der Ihren Leistungen nicht Bewunderung zollt. Und wir können nur hoffen, dass auch unser Tun und Wirken etwas zu der Kampfkraft ihrer Männer beigetragen hat. Ja. Denn, wie sagt mein alter Freund Tamling immer, kein Krieg ohne Milch. Wobei ein Kümmel manchmal auch nicht schadet. Ich weiß, liebe Freunde, ihr wollt weiter tanzen. Ihr wollt euch vergnügen und wieder einmal sorgenfrei sein. Und ihr habt es auch verdient. Doch lasst mich nur noch eins sagen. Die Zeiten sind hart und entbehrungsreich. Aber wir alle haben gerade gehört, andere erleiden Härteres, entbehren schmerzlicher. Und wir werden nicht zögern, ihnen beizustehen. Was wären wir denn für ein schäbiger Teil des Vaterlandes, wenn wir nach diesen Schilderungen von Opfermut und selbstloser Größe so weitermachen würden wie bisher? Fürs Vaterland! Wer könnte diese mutigen und opferbereiten Männer hier im Saal heute Nacht ins Feld zurückschicken, ins Feuer und nach Hause gehen, als wäre dies nur ein Tanzabend gewesen. Eine Stunde ohne Schicksal und Verpflichtung. Oh nein. Liebe Freunde, so etwas gibt es nicht mehr. Auch wir dienen dem Führer. Auch wir haben eine Ehre und eine Treue, die kein Feind mit Füßen treten darf. Kampf bis zur letzten Patrone, heißt die Devise. Lieber tot als versklavt. Und darum, meine Freunde, schlage ich vor, dass jeder Mann auf diesem Fest, sei er jung oder älter, jeder, dem das Leben seiner Familie und seiner Scholle lieb ist und der ein Gewehr halten kann, noch heute Abend freiwillig in die siegreiche Waffen-SS eintritt. Das sind wir unseren Helden an der Front einfach schuldig. Wer dagegen ist, Der kann ja jetzt aufstehen. Ach, bist du irre? Bleib sitzen. Die Küche ist voller SS. Na, die machen bitte. Hackfleisch aus dir. Ich wusste Mensch, doch, dass es bei uns keine Drückeberger gibt. Deutsche Herzen! Das Reich kann stolz auf euch sein. Alle wehrfähigen Jungen und Männer gehen jetzt nach vorn, wo der Kuplun sitzt und euch für morgen früh registriert. Dann erfahrt ihr alles Weitere. Und hier wird jetzt aufgespielt, wenn ich bitten darf. Auch ein Krieger muss mal tanzen. Heil Hitler! Walter sah sich nach Lisbeth um. SSler durchkämmten den Saal und trennten die tanzenden Paare, sofern sie nicht aus Frauen bestanden, ließen sich Soldbücher, Krankennachweise und Urlaubsscheine der Männer zeigen. Und einer griff sogar nach dem Hosenstoff eines Hinkenden, zog ihn ein Stück weit hoch und musterte die Stelze mit dem angenagelten Schuh. Und als seine Frau protestierte, schlug ihr ein anderer das Käppi auf den Mund. Irgendwo fielen Gläser zu Boden. Vor dem Stammtisch mit der Glocke hatte sich bereits eine kleine Gruppe gebildet. Das hätte man sich ja denken können. Als ob der Reichsnäherstand einfach so ein Fass spendiert, aus Menschenliebe. Wie soll das bloß weiterlaufen? Jetzt kann ich den Betrieb mit Fremdarbeitern schmeißen, oder was? Legt mir morgen nach dem Melken alle Schlüssel auf die Treppe. Auch den für die Meierei. Und um die Blanke müsst ihr euch heute Nacht nicht kümmern. Ich schau nach ihr. Kümmert euch lieber um eure Mädchen. Danke, Tamling. Als Idioten. Na, scheiß drauf. Komm, Martha, lass uns sterben gehen. Mann, Fiete, sei jetzt still. Wenn ihr heil zurückkommt, könnt ihr jederzeit wieder bei mir anfangen. Schau an, wer hätte das gedacht? Atta und Immi kommen doch noch an die Front. Na, das wird ein Aufwischen geben. Sehr lustig. Aber jetzt geht's erstmal zum Schleifen ins schöne Hamburg-Langenhorn. Und danach, wer weiß, vielleicht hat der ganz schnell das Bajonett vom Ivan im Arsch und könnt euch ins Lazarett legen. Morgen früh am Holzplatz. Festes Schuhwerk, kleines Gepäck. Du musst uns da nicht eintragen, Koblu. Was soll das denn noch? Die Tommy stehen in Kleve, die Russen vor Berlin. Die ganze Chose ist eh bald vorbei. Wir sind doch Freunde, oder? Wozu jetzt noch bluten? Kommt überhaupt nicht in Frage. Hör bloß nicht auf den Kuhjung. Er ist feige wie Butter. Ich will kämpfen. Ich bin die Wunderwaffe. Mit Querschläger. Schreib mich da als General rein, du Schwager. Koblun, hör doch. Sei jetzt lieber ruhig, Urban. Als pünktlich um 7. Fernbleiben ist die Station. Heil Hitler. 3 Liter. Fiete. Komm ja zurück zu mir. Klar, mein Schatz. Was glaubst du denn? Du gibst auf ihn Acht, Walter, oder? Er ist ein so dummer Junge. Ich versuch's. Mach dir keine Sorgen. Wahrscheinlich ist es sogar schneller vorbei, als wir ausgebildet sind. Kälter war es geworden. Vereinzelte Schneeflocken trieben fast waagrecht über den Kanal. Auch die bastumwickelten Griffe und der Ledersattel von Walters Fahrrad waren eiskalt. Und langsam fuhr er durch das Buchenwäldchen, wo die gefrorenen Wegpfützen unter den Reifen klirrten. Die Halme der Frühsaat, von einem Pelz aus Raureif überzogen, neigen sich in alle möglichen Richtungen. Ich fahre auf den Gutshof und schiebe mein Rad in die Bullenbox. Dann zünde ich die Petroleumlampe an und steige die Leiter zu den Melkerstuben hoch. Die ungestrichenen Dielen, durch die man in den Kuhstall hinunterblicken kann, biegen sich unter meinen Schritten. Als ich langsam die Lampe hebe, legt Elisabeth sich einen Arm über die Augen. Sie hat sich die Lippen neu geschminkt und das sichtbare Pochen ihrer Halsader und das tiefe Schwarz der Achselhaare nehmen mir den Atem. Endlich. Liesel. Hoffentlich machst du bald das Licht aus, sonst bin ich gleich wieder weg. Nun Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.